Bitte schön. Okay. Guten Tag. Mein Name ist Usluları. Ich bin Ersin auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das okay für Sie? Ja. Erst werde ich Ihre persönliche Daten aufnehmen, dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay. Okay. Ja. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen, Vornamen, Mein Erst. Name ist Peter Leffers. Vorname Peter, Ja. Name Leffers. Leffers. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, L E F Ja. F E R S Leffers. Leffers. Okay. Herr Leffers, wie alt sind Sie? Ich bin 58 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 15. April 1964. 64, ja, okay. Und wissen Sie, wie groß sind Sie? Ja, 1,84 Meter. 84, okay. Wie viel wiegen Sie denn? 82 Kilo. 80. Okay. Wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerden haben Sie denn? Ja, mir geht es seit 2 Tagen nicht so gut. Ich bin müde und habe Glieder- und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Husten. Okay. Und ich habe auch heute Fieber gemessen und das war ziemlich hoch für mich, 39,4. Okay. Haben Sie nur einmal gemessen oder Fieber? Heute, vorhin, ja, vor einer Stunde. Und dann haben wir gesagt, jetzt muss ich ins Krankenhaus. Okay. Sie haben gut gemacht, zu uns kommen. Ja, seit 2 Tagen haben Sie Fieber oder nur heute? Also ich glaube schon, dass ich auch seit 2 Tagen Fieber habe, aber heute ist es, glaube ich, noch angestiegen. Okay. Sie haben Husten. Gibt es dabei Auswurf? Ja, das sieht so ein bisschen rötlich aus. Rot nicht. So Schleim, gelblich-rötlich, ja. Okay. Haben Sie auch Brustschmerzen beim Husten? Ja, auch beim Einatmen tut es mir auf der linken Seite weh, Linken wenn ich Luft holen will. Und wenn ich huste, tut es auch weh. Okay. Okay. Haben Sie Luftnot oder Etwas schon. Also, Schwierigkeit beim Luft zu bekommen? ich musste eben hier eine Treppe hochsteigen und das war schon nicht so gut. Da habe ich auch etwas wenig Luft bekommen, ja. Okay. Okay. Haben Sie geschwollene Beine bemerkt? Nein, das habe ich nicht. Habe ich noch nie gehabt. Okay. Haben Sie eine Hautfarbeveränderung bemerkt? Zum Beispiel bilharzige Lippen oder? Nein. Nein. Nee. Okay. Und haben Sie solche Beschwerden schon einmal erlebt oder das ist zuerst mal Also auf? sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe häufiger mal eine Bronchitis. Mehrmals im Jahr habe ich so eine Bronchitis, aber nie groß mit Fieber oder Luftnot und Schmerzen. Wann war das? Zuletzt hatte ich eine Bronchitis vor 4 Monaten. Vor 4 Monaten. Aber nicht so schlimm. Okay. Rauchen Sie? Ja, ich rauche schon ziemlich lange, seit ungefähr 35 Jahren. 35 Jahren. Wie viel rauchen Sie Zigaretten oder? Zigaretten, 20 am Tag. 20. Okay. Okay. Haben Sie normalerweise chronische Husten? Ja, ich habe schon häufiger Husten und eben einige Male im Jahr auch eine Bronchitis. Manchmal brauche ich dann von meinem Arzt auch Antibiotika. Okay. Haben Sie Nachtschweiß oder Schüttelfrost? Jetzt seitdem ich das so habe, jetzt seit 2 Tagen, da schwitze ich sehr stark auch nachts und hatte auch anfangs etwas Schüttelfrost. Sonst habe ich das nicht. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Der ist normal gut, aber jetzt seit 2 Tagen ist mein Appetit nicht so gut. Da habe ich nicht viel gegessen. Haben Sie in letzter Zeit ein Gewicht verloren? Nein. Nein. Okay. Und haben Sie Probleme auch beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Nein, das Stuhlgang ist in Ordnung. Wasserlassen ist auch gut. Ich muss einmal nachts auf Toilette Wasser lassen. Einmal. Aber dann kann ich sofort einschlafen. Das ist gut. Okay. Okay. Und ja, wegen der aktuellen Beschwerde, haben Sie auch Herzrasen oder Herzklopfen bemerkt? Nein, ich glaube, mein Puls ist jetzt etwas schneller, aber meine Frau sagt, das kommt durch das Fieber. Okay. Wie ist Ihr Schlaf? Sie haben gesagt, nur einmal gehen Sie auf die Toilette, aber sonst ist gut. Sonst kann ich gut schlafen, ja. Okay. Ja, haben Sie noch weitere Beschwerden? Meinen Sie Krankheiten oder? Nein, aktuell leiden Sie an unter weiteren Beschwerden? Nee, aber ich fühle mich einfach krank. Ich fühle mich schlapp und müde und kaputt. Ich kann verstehen, ja. Hallo, Fals, ja. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke so eine Flasche Bier am Tag, also am Abend eine Flasche Bier. Ja. Aber nicht mehr und keinen Schnaps, nur Bier. Okay, seit wann trinken Sie? Och, das ist auch so ungefähr, seitdem ich rauche, seit 35 Jahren. Okay. Und bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine reine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit der Droge? Nein, habe ich noch nie gehabt. Okay. Ja, haben Sie Allergie, Herr Lefers? Allergie? Nee. Ich vertrage alles. Ich habe bisher, keine Allergie. Gut. Ja, an Vorerkrankungen haben Sie Bronchitis und auch chronische Husten. Ich huste relativ oft und häufiger habe ich auch eine Bronchitis. Aber nicht, das ist nicht immer. Nicht aber so mehrmals im Jahr habe ich das. Besonders im Winter, im Herbst, dann ist das so für mich häufig, dass ich da mal eine Bronchitis über längere Zeit habe. Ja, okay. Und leiden Sie an weiteren Vorerkrankungen? Ich habe erhöhte Blutfette und mein Cholesterin ist etwas zu hoch und dafür nehme ich ein Medikament ein. Was nehmen Sie ein? Das heißt, Moment, ich muss hier gerade nachschauen, Rosuvastatin, 10 Milligramm steht da. Rosuvastatin. Nehme ich eine Tablette. Okay. 10 Milligramm. Okay. Mhm. Ja, nehmen Sie noch weitere Medikamente? Nein. Regelmäßig oder bei Bedarf? Nur wenn ich mal vielleicht eine schwere Bronchitis habe, dann kann es mal sein, dass der Arzt mir für 1 oder 2 Wochen ein Antibiotikum aufschreibt. Ja, okay. Ja, haben Sie wegen der Bronchitis eine ärztliche Diagnose bekommen? Mein Arzt sagt, das wäre schon eine chronische Bronchitis, sagt er wohl. Und das Wichtigste wäre, ich sollte das Rauchen aufhören. Ja, Aber das wäre. haben Sie probiert, mit dem Rauchen aufzuhören? Noch nicht so richtig. Wenn Sie wollen, vielleicht können wir Ihnen helfen dabei. Das wäre vielleicht jetzt ganz gut, ja. Können wir probieren. Okay. Wurden Sie bisher operiert? Operiert wurde ich als Kind. Da wurde ich operiert einmal, so da war ich glaube ich 8 Jahre am Blinddarm. Und dann hatte ich noch einen Leistenbruch auf der linken Seite. Da war ich glaube ich 10 Jahre alt. Vor 10 Jahren Nee, da oder war ich 10 Jahre alt. dann, ha, okay. Also als Kind. Okay. Ja, Herr Lefers, waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, jetzt Nein. gerade bei Corona sind wir nicht groß verreist. Nur wir waren etwas in Deutschland, der See, aber nicht im Ausland. Okay. Und sind Sie vollständig gegen Corona geimpft? Ich bin 3-mal geimpft, ja. Dreimal. Okay. Haben Sie wegen dieser aktuellen Beschwerde einen Corona-Schnelltest, Covid-Schnelltest machen lassen? Einen Oder? Corona-Schnelltest? Nein, bis jetzt nicht. Nee. Okay. Nein, okay. Ja, was machen Sie beruflich? Ich bin Taxifahrer. Taxifahrer. Okay. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder? Ja, Taxifahren ist schon viel Stress. Man Ja, muss ja viel Stress. Manchmal viel Stress mit den Fahrgästen, manchmal viel Verkehr im Stau stehen, ja. Zeitdruck. Das ist schon stressig. Ja, ich kann das verstehen. Sind Sie verheiratet? Ja. Okay, haben Sie Kinder? Ja, 2 Kinder habe ich. 2 Kinder. Sind Sie gesund oder? Ja, das sind beides, die sind Töchter, die sind 30 Jahre und 27 Jahre, die haben beide eine chronische Schilddrüsenentzündung Hm. mit einer leichten Unterfunktion. Da müssen sie auch ein Medikament nehmen. Okay. Okay. Und machen Sie regelmäßig Sport oder haben Sie dafür Zeit? Nee, der einzige Sport, den ich mache, ist, ich schaue im Fernsehen Fußball. Okay. Das ist gut auch. Ja, leben Ihre Eltern noch? Nein, mein Vater, der ist mit 80 Jahren verstorben, 80 Jahre. an Lungenkrebs. Es tut mir sehr leid. Ja, und die Mutter lebt noch, die ist 82 Jahre alt. Die hat etwas hohen Blutdruck und auch etwas Alterszucker. Aber sonst geht es dir ganz gut. Okay, Gott sei Dank, ja. Haben Sie Geschwister? Ich habe keine Geschwister mehr. Ja, Herr Lefers, ich habe alle wichtigen Fragen Ihnen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, Oder? mich interessiert natürlich, was das sein kann, was Sie denken, wo Sie einen Verdacht haben. Ja, vielleicht, ja, ich habe natürlich eine Verdachtsdiagnose. Sie leiden eventuell an einer Lungeninfektion oder vielleicht Corona, aber wir müssen erst sicher gehen. Deswegen brauchen wir ein paar Untersuchungen Ihnen durchführen. Okay. Bitte bleiben Sie bei uns und nach dem Ergebnis würde gerne ich darüber mit Ihnen wieder sprechen. Ja, okay. Können wir so machen. Ja, gut. Prima. Danke. Dann brauchen Sie wieder 5 Minuten zum... Nein, haben Kollegen Fragen? Ich habe keine Frage. Betül, als das Gespräch, können wir anfangen? Okay. Können wir anfangen, Herr Heiko? Von mir aus gerne. Oder brauchen Sie noch etwas? Brauchen Sie noch etwas Zeit? Ich möchte spontan probieren. Ja, gut, prima. Danke. Ja, guten Tag, Obeas. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne Ihnen vorstellen. Hätten Sie dafür Zeit? Ja, habe ich. Okay. Es handelt sich um Peter Lefferts. Er ist 58 Jahre alt, 1,84 Meter groß und 82 Kilogramm schwer. Ja. Er ist heute wegen seit 2 Tagen bestehende grippalen Symptomen zu uns. Er klagt über Fieber. Er habe sein Fieber 39,5 Grad gemessen. Er habe Fieber seit 2 Tagen, aber ja. Heute ist das Fieber angestiegen und er habe auch Husten mit Tussis mit Sputum. Sputum ist rötlich, schleimig und gelblich. Ja. Und begleitet ist die Hüste von linksseitigen Thoraxschmerzen, linksseitigen Thoraxschmerzen beim Einatmen und beim Einatmen. Ja. Bei Inspiration und bei Inspiration. Ja, bei Hüsten und beim Hüsten. Mhm. Okay. Und er gab an, auch Belastung, Dyspnoe zu haben. Diese Symptome ist zuerst mal aufgetreten. Wegen der Fieber hat er auch Tachykardie. Aber wir müssen das kontrollieren. Defektive Anamnese ist unauffällig bis auf inappetent wegen der aktuellen Beschwerden. Er leidet auch unter Schüttelfrost. Hat der Patient Risikofaktoren? Er leidet chronische Bronchitis, jährlich habe er chronische Bronchitis gehabt. Ja. Und zuletzt mal ist das vor 4 Monaten. Und diese Bronchitis ist mit Antibiotikum behandelt worden. Okay. Er hat rezidivierende Bronchitiden. Hat er denn Risikofaktoren? Entschuldigung, er rauche viele Zigaretten seit vielen Jahren. Ja. Ungefähr 20 Zigaretten täglich seit 35 Jahren. Also 35 Package Years? Mhm. Ah, okay, das ist schon ein erheblicher Risikofaktor, ja, okay. Ja, das gut. Ist ein großer Risikofaktor und auch wegen der aktuellen Situation, Covid, wegen der Covid auch, das ist ein Risikofaktor sein. Ja, okay. Und weiteren Vorerkrankungen ist Hypercholesterinämie bei ihm bekannt. Dagegen nehme er Rosuvastatin 10 Milligramm einmal täglich. Okay. Und ja, bei Bedarf wegen der chronischen Bronchitis nehme er Antibiotika ein. Aber aktuell nehme er keine Antibiotika. Okay. Ja. Und ja, wichtig zu erwähnen ist sein Vater an Lungenkrebs, ja, Pulmonalkarzinom, Bronchialkarzinom gestorben sei. Ja, und seine Mutter leidet an arterieller Hypertonie und Typ 2 Diabetes mellitus. Okay, okay. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist wegen der anamnestischen Angaben gehe ich von Pneumonie aus, aber als Differentialdiagnose käme auch chronische akute Bronchit, Exacerbation von Bronchitis, ja. Und COVID-19, auch Bronchialkarzinom in Betracht. Okay, gut. Weil mischen rötliche, er hat rötliche Blutung. Ja, dann auch Familienanamnese gibt es Prädispositionsfaktor. Ja, und um meine Verdachtsdiagnose abzuklären, würde ich die weitere Maßnahmen durchführen. Als werde ich körperlich untersuchen. Ja, okay. Also ich glaube, Ihre Verdachtsdiagnose kann gut stimmen. Die anderen Dinge muss man ausschließen. Er hatte eine hohe Risikokonstellation durch seinen langjährigen Nikotinabusus. Ja. Das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor, den man in Betracht ziehen muss. Aber im Rahmen der Diagnostik werden wir ja, denke ich, ein Röntgen-Thorax machen, ein EKG, ein Blutbild, um Entzündungszeichen zu sehen. Und dann müssen wir weiterschauen. Ich denke, das ist so jetzt erstmal der richtige Weg. Schauen Sie bitte, dass der Patient kreislaufstabil ist, was sein SpO2 macht, dass er da nicht zu tief liegt. Und dann muss man schauen. Ja, gut. Ja, ich finde, Sie haben das sehr gut systematisch gemacht mit der Anamnese, haben das sehr ruhig gemacht, haben klare Fragen gestellt. Und haben dann auch bei der Vorstellung zum Oberarzt, denke ich, auch sehr schön die allgemeinen Begriffe in die Fachsprache übersetzt. Dyspnoe und Expektorans oder diese Geschichten, das haben Sie, denke ich, sehr gut gelöst. Und ich finde, ich wäre sehr zufrieden. Dankeschön. Zumal Sie auch gar keine Zeit hatten, jetzt sich noch vorzubereiten. Sie wollten ja sofort das machen. Ja. Sehr gut. Ja. Und wann haben Sie einen Prüfungstermin? Ich habe keinen festen Termin, aber ich versuche so seit einem Termin zu bekommen. Machen Sie möglichst bald, weil Sie sind jetzt gut in Form. Ja. Ich